Liste, das zählte nur. Keine kleinste Spur von Reue sah ich in euren Augen. Worte sind nichts wert, Worte, die nichts taugen.